Schritt D, D2, D3. 1. Leipziger Sportverein Südwest, Ebert, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Künze. Mein Sohn möchte gern in Ihrem Verein Fußball spielen. Wie alt ist er denn? 9 Jahre. Ah ja, dann kommt er also in die E-Jugend. Warten Sie mal. Das Training findet immer dienstags und freitags von 17.30 Uhr bis 19 Uhr statt. Da gibt es dann verschiedene Gruppen. Sie können mal Herrn Zeiner anrufen. Das ist der Trainer. Und wie viel kostet das dann? Für Ihren Sohn, warten Sie mal, 9 Jahre Fußball, das macht 15 Euro pro Halbjahr. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. 2. Leipziger Sportverein Südwest. Ebert, guten Tag. Guten Tag, Christine Lange hier. Ich möchte gern Gymnastik machen. Haben Sie da etwas in Ihrem Programm? Ja, wir haben Aerobic-Stunden und eine Problemzonengymnastik. Problemzonengymnastik? Das hört sich gut an. Wann ist das denn? Einen Augenblick. Dienstags von 16 bis 17 Uhr. Und wie viel kostet das? Ich bin Studentin. Gibt es da eine Ermäßigung? Ja, dann zahlen Sie weniger. Für Azubis und Studenten kostet es nur 25 Euro. Und die erste Stunde ist kostenlos, sozusagen eine Schnupperstunde. Das ist ja toll. Vielen Dank für die Information. 3. Leipziger Sportverein Südwest. Ebert, guten Tag. Labidi, guten Tag. Bieten Sie eigentlich auch Tischtennis an? Ja, wir haben da mehrere Gruppen. Anfänger, Fortgeschrittene bis Turnierspieler. Also, ich würde mich für die fortgeschrittenen Gruppe interessieren. Dann kommen Sie doch einfach mal vorbei und schauen Sie sich's an. Die Gruppe trifft sich immer freitags von 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Und wie viel kostet das? Das kommt darauf an. Sind Sie noch Auszubildender oder Student? Nein, ich arbeite ganz normal. Dann zahlen Sie 30 Euro pro Halbjahr.